six of these huge prison camps. Da gibt's sechs gewaltige große Gefängnisse. 9 kilometers by 9 kilometers. Die sind 9 mal 9 Kilometer groß. That's how big they. These are prison camps in valleys of mountains. Und diese Gefängnisse, die sind in Tälern umzingelt von Bergen. They are surrounded by high voltage wires. Und die sind umgeben von Elektrozäunen. There's only one recorded person who has ever escaped. Es gibt nur Aufzeichnungen von einer Person, die mal entkommen ist. And you can hear his testimony online. Und du kannst dir online sein Zeugnis anhören. What it's like to live in one of these camps. Wie es ist, in einem dieser Camps zu leben. You are hungry every hour of the day. Du hungerst oder hast Hunger jede Stunde des Tages. The only hope you have of not being hungry. Die einzige Hoffnung, die du hast, dass du nicht hungrig bist oder verhungerst, ist, wenn sie dich dazu einteilen, auf den Feldern zu arbeiten. If you work in the fields, you can find worms to eat. Wenn du auf den Feldern arbeitest, findest du vielleicht Würmer, die du essen kannst. If you're lucky, you'll find a snake. Vielleicht, wenn du Glück hast, eine Schlange. You can eat it raw. Kannst du dann roh essen. If you find a rat, you eat it raw. Wenn du eine Ratte findest, isst du sie roh. Lucky people work in the fields and they eat everything they find. Und glückliche Leute arbeiten auf den Feldern und die essen alles, was sie finden. Many people are just dying of malnutrition every day. Und viele verhungern oder sterben wegen mangelnder Ernährung. Amnesty International said it's beyond anything that they have ever investigated in their history. Amnesty International sagt, dass das das Schlimmste ist, was sie jemals in der Menschheitsgeschichte untersucht haben oder gefunden haben. And they're there every day. Und sie leben dort jeden Tag. They will never come out. Und sie kommen niemals raus. Some of them were born there. Manche von ihnen wurden dort sogar geboren. Many of them were sent there. Viele von ihnen wurden dorthin geschickt. Only because of suspicion of someone in their family. Weil einer aus ihrer Familie verdächtig war. And if you go online, you can see satellite photos of these camps. Und wenn du online gehst, dann findest du Satellitenfotos von diesen Gefangenencamps. And the culture of the camp is such that there no one has a friend. Und die Kultur in diesen Lagern ist, dass keiner einen Freund hat. Not even your mother is your friend. Nicht einmal deine Mutter ist dein Freund. Because they teach the children to inform on the mother. Weil sie bringen den Kindern bei, dass sie ihre Mütter verraten müssen. And everyone can be an informer. Und jeder kann ein Verräter sein. So the culture is you live a life without one friend. Und die Kultur ist dann so, dass du dein Leben verbringst ohne einen einzigen Freund. And you spend your whole life there. Und du verbringst dein ganzes Leben dort. These people are there right now. Und diese Menschen sind jetzt genau dort. And you can remember we're praying for 200,000 people. Und vielleicht erinnert euch, wir haben für 200,000 Menschen gebetet. 70,000 of them would love to be in the service this morning. Und 70,000 von ihnen würden es lieben, hier in dem Gottesdienst zu sein diesen Morgen. I just say that to encourage us to live, to take advantage of the freedom that we have. Und ich erzähle euch das, damit wir die Freiheit, die wir haben, auch nutzen. Freedom can be dangerous. Freiheit kann gefährlich sein. Because we get relaxed. Weil wir uns zu sehr entspannen. The only thing that can protect us from the danger of freedom. Das Einzige, was uns vor der Gefahr der Freiheit bewahren kann. Are godly disciplines. Sind göttliche Disziplinen. It means we are proactive with our values. Das bedeutet, wir sind mit unseren Werten proaktiv. The thing that makes us different from the world is that we have values. Und das, was uns von der Welt unterscheidet, ist, dass wir Werte haben. 1 Corinthians 13:13 gives us the three great values. Gibt uns die drei großen Werte. Faith, hope and love. Glaube, Hoffnung, Liebe. The greatest is love. Die größte von ihnen ist die Liebe. And that hope is in that faith is in Christ. Die Hoffnung ist in Christus. That hope is in Christ. Hoffnung ist in Christus. And that love is from Christ. Und die Liebe ist von Christus. Those are our values. Das sind unsere Werte. Values are worthless. Werte sind wertlos. Values have no value. Oder der Wert hat keinen Wert. Unless a value becomes a discipline. Bis der Wert eine Disziplin wird. If I love my mother, wenn ich meine Mutter liebe, and I never call her, aber ich sie nie anrufe, then that value has no value. Dann hat dieser Wert keinen Wert. It's just an aspirational value. Das ist, it's a gewünschte. Ja, es ist genau eine Wunschvorstellung von einem Wert. It's actually not really a value. Es ist kein wirklicher Wert. If I say I love someone, wenn es heißt, liebe jemanden, and I don't pray for them, und ich bete nicht für sie, then actually I don't love them. Dann liebe ich sie eigentlich I just nicht. Say that. Dann sage ich das nur. And that's why Paul said in 1 Corinthians 4, deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 20, the kingdom of God is not just words. Das Königreich Gottes besteht nicht nur aus Worten. But the kingdom of God is in power. sondern das Königreich Gottes besteht in Macht. That power is exercised through godly disciplines. Und diese Macht kommt heraus durch göttliche Disziplin. That are not motivated by doing something for God. Die nicht daraus motiviert werden, dass ich etwas für Gott mache. But they are flowing from God. Sondern sie fließen aus von Gott. Out of a heart of appreciation. Aus einem Herz der Wertschätzung. That I'm going to discipline my life. Dass ich mein Leben diszipliniere. 1 Corinthians chapter 9. 1. Korinther 9. Paul gives this illustration of a runner. Gibt uns Paul das Bild eines Läufers. And he says we're all running in a race. Und er sagt, wir laufen alle ein Rennen. But not everybody wins. Aber nicht jeder gewinnt. So he said, I discipline my life. Deswegen diszipliniere ich mein Leben. Lest after I've preached to many. Nachdem ich vielen gepredigt habe. I myself am disqualified. Dass ich selbst nicht disqualifiziert werde. So many, many Christians will be disqualified in the course of their life. Also viele Christen werden disqualifiziert in dem Lauf ihres Lebens. They will end up in bitterness. Sie enden in Bitterkeit. And the root of bitterness will cause them to depart from a living relationship with Christ. Und die Wurzel der Bitterkeit wird sie wegziehen von einer lebendigen Beziehung mit Christus. And part of our calling is to bring them back into a living relationship with Christ. Und ein Teil unseres Rufes ist, sie wieder in diese eine lebendige Beziehung mit Christus zurückzuführen. But when a person's heart is full of bitterness, wenn das Herz einer Person voller Bitterkeit ist, it's very difficult to bring them back. Ist es sehr schwierig, sie wieder zurückzubringen. So let's rejoice today. Also lasst uns heute lasst uns darüber freuen. And I don't want one single day to go by for the rest of my life. Und ich möchte nicht, dass ein einziger Tag den Rest meines Lebens vergeht. Where I don't think about our brothers and sisters in North Korea. Wo ich nicht an unsere Brüder und Schwestern in Nordkorea denke. I don't want to eat a meal without thanking God for what I have. Ich möchte keine Mahlzeit einnehmen, ohne Gott zu danken für das, was ich habe. And praying for them. Und gleichzeitig auch für sie zu beten. I mean, when you watch these videos, you just get depressed. Und wenn ihr diese Videos anschaut, dann werdet ihr deprimiert. My first thought was, I don't want to eat anymore. Mein erster Gedanke war, ich will nichts mehr essen. I think I'm just going to fast until I'm sick. Ich werde einfach fasten, bis ich krank bin. And I can really feel what they feel. Damit ich das fühlen kann, was sie fühlen. And then the Holy Spirit said, "Come on, I mean, that's not the point." Und der Heilige Geist hat dann zu mir gesprochen: "Hey, komm, das ist nicht der Punkt." Be thankful for what you have. Pray for them. Sei dankbar für das, was du hast, und bete für sie. When we stand before the Lord, the last will be first. Wenn wir vor dem Herrn stehen, dann werden die Letzten die Ersten sein. Those people will be first. Und diese Menschen werden die Ersten sein. And God will put the greatest honor on those who have suffered like that. Und Gott wird denen die größte Ehre geben, die so wie sie gelitten haben. And we will meet these people and we will talk to them. Und wir werden diesen Menschen begegnen und mit ihnen sprechen. We'll be worshiping next to them. Wir werden bei der Anbetung neben ihnen stehen. We will come to know their names. Wir werden ihre Namen kennenlernen. We will listen to their story. Wir werden uns ihre Geschichte anhören. And then we will be surprised that actually we were alive at the very same time they were. Und dann werden wir überrascht sein darüber, dass wir zur selben Zeit wie sie am Leben waren. So tell me, when did you live? Und wenn du sie fragst, wann hast du gelebt? Before Christ? Vor Christus? Oh no. Nein. I was about 2000 years after Christ. Nein, circa 2000 Jahre nach Christi. Around 2000, I died like 2020. Ich bin so 2020 gestorben. I was in Vienna. Ich war in Wien zu der Zeit. I died in 2023. Ich bin 2023 gestorben. Wow, I was on the earth the same time. Wow, wir waren zur selben Zeit auf der Erde. And then you realize, und dann wirst du erkennen, you never thought about them, dass du nie an sie gedacht you never hast. Prayed for them. Du hast nie für sie gebetet. Actually, we were very much put to sleep by the freedom that we have. Sondern wir waren schläfrig durch den Frieden, den wir hatten. It's disciplines that make the difference. Und die Disziplin macht den Unterschied. They are godly disciplines. Sind gottgefällige Disziplinen. Has nothing to do with legalism. Es hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Legalism is doing something to earn God's love. Gesetzlichkeit heißt, ich tue etwas, um Gottes Liebe zu verdienen. A discipline is something I do because I'm filled with God's love. Und eine Disziplin ist etwas, was ich tue, weil ich mit Gottes Liebe gefüllt bin. My values have no value. Mein Wert ist wertlos. Until they express themselves in a discipline. Bis ich sie in einer Disziplin auslebe. Last Sunday I said that I was going to go to the street and take a little survey this week. Letzten Sonntag habe ich angekündigt, dass ich auf die Straße gehe und eine kleine Umfrage mache. So I made up my survey sheet. Also habe ich mir so Fragen überlegt. And I had 50 blanks to fill in, 50 for 50 people to survey. Also ich hatte für 50 Menschen eine Umfrage gestaltet. I thought maybe I'll have 30 or 40. Ich habe mir gedacht, vielleicht finde ich 30 oder 40. I ended up with 4. Und gefunden habe ich 4. For one reason. Aus einem Grund. As I heard their stories, als ich ihre Geschichten gehört habe, I could not move on. Habe ich nicht weitermachen können. I could not say thank you. Ich habe nicht sagen können danke. I had to stay there and share Christ with them. Ich musste stehen bleiben und ihnen über Jesus erzählen. Okay, so I interviewed these people. I interviewed four people. Also ich habe vier Menschen befragt. My question was, is religion relevant? Die Frage war, ist Religion relevant oder wichtig genug heute? Three of them said absolutely has no relevance to life. Drei haben gesagt, für sie hat das absolut keine Relevanz mehr. Actually, all four said that. Eigentlich alle vier. Then I asked them what the cross meant. Dann habe ich sie gefragt, was bedeutet das Kreuz? And they all said nothing. Sie haben alle gesagt nichts. One girl, a 17-year-old Orthodox girl, said it means, I think, a little bit. Eine 17-jährige Orthodox hat gemeint, sie glaubt, das bedeutet ein bisschen was. When I asked them where would they go when they die? Als ich sie gefragt habe, wohin geht ihr, wenn ihr sterbt? Three of them said to heaven. Drei von ihnen haben gesagt in den Himmel. And I asked why. Und ich habe gefragt, warum. All three said because we're not bad people. Weil sie gesagt haben, wir sind keine schlechten Menschen. One Austrian lady said nowhere. Eine österreichische Dame hat gesagt, nirgendwohin. I asked this Muslim girl, 18 years old. Ich habe ein muslimisches 18-jähriges Mädchen gefragt. If you could imagine a God. Wenn du dir einen Gott vorstellen könntest. That you would love to have. Du gerne hättest. What would this God be like? Wie wäre dieser Gott? And she said he would be a God that would protect me. Sie hat gesagt, es wäre ein Gott, der mich beschützt. That would end wars. Der Kriege beendet. Stop murder. Totschlag stoppt, verhindert. And stop dying. Und auch den Tod verhindert. And I said, what do you think of Jesus Christ dying for your sins? Was denkst du darüber, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? And she said nothing. Und sie sagt nichts. It means nothing to me. Es bedeutet mir nichts. And as I walked away from the street, und als ich von der Straße wegging, I was so sad. War ich so traurig. How lost people are. Wie verloren they Menschen are sind. So lost. Sie sind so verloren. But in my heart I knew more than ever. In meinem Herzen weiß ich mehr denn je, that the answer is, dass die Antwort the body of Christ. Der Leib Christi ist. I sat there thinking there's nothing I can say. Und ich bin dort draußen gestanden und habe mir gedacht, da gibt es nichts, was ich sagen könnte. That can bring them out of their mindset. Diese aus diesem dieser Einstellung rausbringen they könnte. They have to see something that's worth 10 million words. Sie müssen etwas sehen, was 10 Millionen Worte wert ist. And that's the body of Christ. Das ist der Leib Christi. That's us. Das sind wir. And that's the importance of a service like this. Und das ist die Wichtigkeit an einem Gottesdienst that wie diesem. We don't come for ourselves only. Wir kommen nicht nur für uns selbst. We come for our neighbor. Wir kommen für unsere Nachbarn. We come for God. Wir kommen für Gott. We come to love the Lord our God with all our heart, soul, mind and strength. Wir kommen, um Gott zu lieben mit all unserer Verstand, Macht, Herz und Stärke. And to love our neighbor as ourselves. Und unseren Nachbarn wie uns selbst. This is the body of Christ. Das ist der Leib Christi. Being faithful to church is a major discipline. Der Gemeinde treu zu sein ist eine große Disziplin. That some Christians will never develop. Die manche Christen nie entwickeln. Hebrews chapter 10 verse 25. Hebräer 10, 25. Do not forsake the assembling of yourselves together. Vergesst nicht die Versammlungen von euch selbst. Which is the habit of some. Das die Gewohnheit von manchen ist. It's actually a discipline of certain people. Das ist sozusagen die Disziplin von manchen Leuten. Let's say there's no discipline there. Sagen wir, es ist keine Disziplin da. I was listening to a preacher from Singapore. Ich habe jetzt einem Prediger zugehört aus Singapur. His name is Kong He. Er ist Kong He. He has one of the most impactful churches in Singapore. Er hat eine der Gemeinden in Singapur, die den größten Einfluss hat. I met him when I was in England 3 weeks ago. Und als ich vor 3 Wochen in England war, bin ich ihm begegnet. And he was speaking at the conference. Und er hat dort bei der Konferenz gesprochen. His church is having such an impact on Singapore. Seine Gemeinde hat so einen Einfluss auf Singapur. He has 300 VIPs from the city, from the. He has 300, let's say, from the. What is that? Like, from the TV kind of artsy. What's that all called? The media, like, you know, actors and singers and all these performing people. How's that? Celebrities. Thank you. 300 Celebrity Künstler Menschen in seiner Gemeinde. I didn't think I'd find that word. He has 300 celebrities in his church from Singapore. Er hat 300 Berühmtheiten in seiner Gemeinde aus Singapur. His wife is one of the most popular pop singers in Singapore. Seine Frau ist eine der meistgehörten Popsänger in Singapur. Because of his impact on the city. Und wegen seinem Einfluss auf Singapur. He has been arrested. Wurde er verhaftet? Right now he's under arrest. Also jetzt gerade ist er in Haft. He was allowed 2 days out of Singapore to attend this conference. Aber ihm wurde gestattet, 2 Tage außerhalb von Singapur bei einer Konferenz teilzunehmen. For 3 months, und für 3 Monate, he was interrogated 18 hours a day, every day. Wurde er 18 Stunden pro Tag beobachtet? It was befragt, verhört. Interrogated. Ja, verhört. Like interrogated. He said, I had 5 minute break every 6 hours. Er hat gesagt, er hatte eine 5-minütige Pause alle 6 Stunden. And he said, I almost lost my mind. Und er hat gesagt, ich habe fast meinen Verstand verloren. It was so intense. Es war so intensiv. Because of the impact. Wegen dem Einfluss. His church is having on seine the city. Gemeinde auf Singapur. The officials are actually threatened by it. Und so, dass die Offiziellen oder die Behörden davon sich bedroht fühlen. And at the conference he was talking about disciplines. Und bei der Konferenz hat er über Disziplinen and gesprochen. An upward mobility that all of us, all Christians need to have an upward mobility. Und jeder Christ braucht diese nach aufwärts gehende Mobilität. And that upward mobility is supported by spiritual disciplines. Und diese aufsteigende Mobilität wird unterstützt durch Disziplinen. And if you look at like a line, your upward mobility on a graph is like a line, an arrow going up. Und wenn du dir das bildlich vorstellst auf einem Graphen, dann ist diese Mobilität wie eine Linie, die hier nach oben geht. And then you have a supporting line underneath. Und dann hast du eine unterstützende Linie darunter. Which are your spiritual disciplines. Die deine geistigen Disziplinen sind. And the gap between those two. Und der Abstand zwischen den beiden Linien. Is your character deficit. Das ist also der Abstand zwischen meinen Linien ist ein Charakterdefizit. Celebrities deficit. Okay. Genau. Okay, I got both of them today. Deficit. That's your character deficit. Charakterdefizit. Your character is the sum of your disciplines. Charakter ist die Summe deiner Disziplinen. Your character is not the sum of your values. Der Charakter ist nicht die Zusammenfassung deiner Werte. If your values don't become disciplines, your values have no real value. Weil wenn deine Werte keine Disziplinen werden, dann haben deine Werte keinen Wert. Yesterday I was almost 3 hours with three of the young guys from the evening service. Gestern habe ich circa 3 Stunden mit einigen jungen Leuten aus dem Abendgottesdienst verbracht. And we sat at a pizzeria. Wir saßen in der Pizzeria. And they bombarded me with Bible questions. Und sie mich bombardiert mit Fragen zur Bibel. Seeking Bible verses that would be relevant to help their friends come to Christ. Und so Bibelverse zu finden, die relevant sind, um ihre Freunde zu Christus zu führen. They were saying, we're sharing Christ with our friends and we don't have answers. Und sie sagen, sie erzählen ihren Freunden über Christus, aber sie haben keine Antworten. Where can we find these answers? Wo können wir diese Antworten finden? How can we memorize the scripture easy? Wie können wir die Schrift einfach lernen? Give us 10 verses we should definitely know. Sag uns 10 Verse, die wir auf alle Fälle wissen sollten. It's like the happiest day of my life. Und das war der glücklichste Tag meines Lebens. And you know what the thing was? Und wisst ihr, was die you Sache look at dabei these war? Kids. Du schaust auf diese jungen Menschen. And they look really cool. Und sie schauen cool aus. They're like, you know, they're not like. I went to a church last year in Atlanta, Georgia. Ich war letztes Jahr in einer Gemeinde, vor zwei Jahren in einer Gemeinde in Atlanta, Georgia. And it was a very famous church. Es war eine berühmte Gemeinde. So I had to go visit it. Deswegen musste ich sie mir anschauen. I went to church on a Wednesday night. Ich bin am Mittwochabend in die Gemeinde gegangen. And it was an absolute cultural experience. Und es war eine absolut kulturelle Erfahrung. In the opposite direction. Aber in die andere Richtung. The songs that they sang were so outdated. Die Lieder, die sie gesungen haben, die waren schon so alt. I mean, I sang those songs 30 years ago and they were old. Ich habe diese Lieder schon vor 30 Jahren gesungen und da waren sie schon alt. And then a 20-year-old kid comes up. Und dann kommt dieser 20-jährige Junge in a blue suit, in einem blauen Anzug, with a white shirt, mit einem weißen Hemd, with a tie, mit einer Krawatte, and the pants are too big, und seine Hosen sind zu groß, don't even look good, das hat nicht einmal gut ausgeschaut, and he's singing a song that's 35 years old. Er hat ein Lied gesungen, das schon 35 Jahre alt ist. And I thought, how outdated can you be? Und ich habe mir gedacht, wie altmodisch kannst du sein? I mean, you could not possibly become more outdated. There's nothing he could have done. Es gibt keine Möglichkeit, dass du noch altmodischer rüberkommst. Let's try to make you even more outdated. I think we can't. Wenn ich probieren würde, dich noch altmodisch erscheinen zu lassen, ich glaube, ich würde mir nicht gelingen. You are 100% outdated. Ich glaube, du bist zu 100% altmodisch. Who could relate to this? Wie könnte jemand dazu in Beziehung kommen oder wer könnte sich damit identifizieren? Nobody. Niemand. Except somebody. Außer jemand. Who comes out of that religious culture. Der aus dieser religiösen Kultur kommt. Now listen to a verse from 1 Corinthians chapter 9. Hören wir einen Vers aus 1. Korinther 9. This is the Apostle Paul writing. Da schreibt der Apostel Paulus. Starting with verse 19. Fangen wir an beim Vers 19. Even though I am a free man. Das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin. You have to translate this. Obwohl ich ein freier Mann bin. I'm reading right out of the Living Translation. So just follow me. Yeah. Even though I'm a free man. Obwohl ich ein freier Mann bin. I become the slave of all people. Werde ich zum Sklaven aller Menschen. To bring many to Christ. Um viele zu Christus zu führen. People need to be brought to Christ. Menschen müssen zu Christus gebracht werden. Very, very, very, very, very, very few people stumble across Christ. Ganz, ganz, ganz, ganz wenige Menschen stolpern über Christus. People are brought to Christ. Menschen werden zu Christus gebracht. When I'm with the Jews. Wenn ich mit den Juden zusammen bin, I live like a Jew, lebe ich wie ein Jude, so that I might bring many to Christ. Damit ich viele, viele zu Christus bringe. When I'm with the Gentiles, wenn ich unter den Heiden bin, unter den Nationen bin, I act like a Gentile. Dann wirke ich wie einer von den Nationen. That I might bring many to Christ. Damit ich viele zu Christus bringe. Verse 22. Vers 22. When I am with those who are weak, wenn ich bei den Schwachen bin, then I am weak. Dann bin auch ich schwach. That I might bring them to Christ. Damit ich sie zu Christus bringe. Listen to this. Und hört darauf. Yes, I try to find common ground with everyone. Und doch probiere ich ein gemeinsames Fundament mit allen zu finden. Doing everything I can. Indem ich alles tue, was ich kann. To save some. Um einige zu retten. The Apostle Paul doing everything I can. Der Apostel Paulus, tut alles, was kann. The problem with the church is irrelevant. Das Problem mit der Gemeinde ist, dass sie irrelevant ist. Do you know what relevant means? Wisst ihr, was relevant bedeutet? It means it's something important to my life. Es bedeutet, es ist etwas Wichtiges für mein something Leben. Something is irrelevant. It has no value to my life. Wenn etwas irrelevant ist, dann hat es keinen Wert in meinem Leben. Go to the street and ask people, is the church relevant to you? Geh auf die Straße und frag Menschen, ob die Gemeinde relevant für sie ist. Is religion relevant to you? Ist Religion für sie relevant? No. Nein. Can you relate to religious people? Kannst du dich da irgendwie anfreunden mit religiösen Menschen? No. Nein. But the Apostle Paul did everything he could to relate to whoever he was with. Aber der Apostel Paulus hat alles getan, um mit den Menschen in Beziehung zu treten, bei denen er gerade ist. Even after he speaks against circumcision. Auch nachdem er gegen die Beschneidung gesprochen and hat. Says, I tell you, er sagt, ich sage euch, wenn du dich beschneiden lässt, dann bist du von der Gnade abgefallen. You have fallen from grace. Du bist abgefallen von der Gnade. Circumcision doesn't mean anything. Die Beschneidung bedeutet nichts. And uncircumcision doesn't mean anything. Und das Unbeschnittensein bedeutet auch nichts. The only thing that means anything, das Einzige, was etwas bedeutet, is being a new creation in Christ. Ist eine neue Kreatur in Christus zu sein. And after he says all this, und nachdem er all das gesagt and writes hat all this, und all das geschrieben in hat, the book of Galatians, im Buch der Galater, he has Timothy circumcised. Lässt er Timotheus beschneiden. Figure that one out. Also denk dir, was will er damit machen? He tells Timothy to get circumcised. Er sagt Timotheus, lass dich beschneiden. So that he could work with him among the Jews. Dass er mit ihm zusammen unter den Juden arbeiten kann. Hey Timothy, we're going to work in the synagogue. Timotheus, wir werden zusammen in der Synagoge arbeiten. We got a problem. Wir haben aber ein Problem. Really, Paul? What's the problem? Wirklich, Paulus? Was ist das Problem? You're not circumcised. Du bist nicht beschnitten. Yeah, but you said that doesn't matter. Ja, aber du hast gesagt, das bedeutet nichts. There's no circumcision anymore, right? Es gibt keine Beschneidung mehr. Wie richtig? Right? Richtig? I am right, right? Hey, habe ich recht jetzt? Paul. Paulus. What are you thinking now? Was denkst du jetzt gerade? No. Nein. Yeah. Genau. Look, I know I wrote all that and it's true. Ich weiß, dass ich alles geschrieben it's habe, und es ist doch wahr. Es ist alles it's wahr. All true. But we got to become Jews to Jews, okay? Aber wir müssen für die Juden Juden werden. That means. Das bedeutet. You go under the knife. Du musst dich unter das Messer legen. And he got circumcised. Und er wurde beschnitten. Was, I don't know how old he was. Ich weiß nicht, wie alt er war. 30, 40 years old? Vielleicht 40 Jahre alt. He got circumcised to relate to the Jews. Er lasse sich beschnitten, um mit den Juden in Beziehung zu treten. Even though circumcision meant nothing spiritually. Auch wenn die Beschneidung geistig gesehen nichts bedeutet. We need to be relevant to our culture. Wir müssen relevant für unsere Kultur sein. I want to show you a video. Ich möchte euch ein Video zeigen. That changed America. Das Amerika verändert hat. In the 1960s. In den 1960ern. There was a lot of events that changed America. Da gab's viele Ereignisse, die Amerika verändert haben. There was November 22, 1963. Da gab's den 22. November 1963. John F. Kennedy was shot. John F. Kennedy wurde erschossen. Blew America away. Und es hat Amerika umgehauen. I remember that day. Und ich erinnere mich an diesen Tag. We pulled up to a gas station. Wir sind zu einer Tankstelle gefahren. My mother said, I'm gonna go in and pay. Meine Mutter sagte, ich gehe jetzt schnell zahlen. She comes out of the gas station. Sie kommt raus aus der Tankstelle. Sits in the car. Setzt sich ins Auto. I think I'm 5 years old. Ich glaube, ich war 5 Jahre alt. And she's wailing and wailing and wailing. Und sie weint und weint und weint. She can't even talk. Sie kann nicht einmal reden. And I'm looking at her saying, "Mom, what's the problem?" Und ich schaue sie an und sage, "Mom, was ist das Problem?" Mom, what's the problem? Was ist das Problem? She picks up her head. Sie hebt ihren Kopf. And she says. Und sagt. They just killed the president. Sie haben gerade den Präsidenten getötet. And she cried. Und sie hat geweint und geweint. I remember it like it was like it was yesterday. Erinnere mich an diesen Tag, als ob es gestern wäre. 10 weeks later, 10 Wochen später, something else happens. Ist etwas anderes passiert. That divides American culture in two. Die amerikanische Kultur in zwei spaltet. And American culture can be seen as before this event and after this event. Und die amerikanische Kultur kann man eingeteilt sehen in das vor dem Event und nach diesem Ereignis. And the reason that this was so powerful. Und der Grund, warum das so mächtig war, was that the country was in such despair, war, dass das Land in so einer Verzweiflung war, that this event came in as good news, dass dieses Ereignis als gute Nachricht hereinkam. I want to show you this event, maybe some of you remember it. Und ich möchte euch dieses Event zeigen und vielleicht erinnern sich einige von euch. I remember watching it on TV. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich es im Fernsehen gesehen habe. Now yesterday and today our theater has been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now tonight you're going to twice be entertained by them, right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles! American culture can be seen as pre-Beatles and post-Beatles. Die amerikanische Kultur kann man einteilen in vor den Beatles und nach den Beatles. They affected the entire culture. Sie haben die gesamte Kultur beeinflusst. They say that they sold more records than anyone in history. Sie haben mehr Platten verkauft als alle anderen in der Geschichte. I remember sitting there, and the whole family was around the TV and they came on. Ich erinnere mich daran, dass wir vor dem Fernseher saßen mit meiner ganzen Familie, als sie auf die Bühne kamen. Everyone in school had black pants and pointy shoes. Jeder hatte am nächsten Tag schwarze Hosen an und so glänzende Schuhe. All, maybe not the next day. We all had them. I had little pointy shoes, just like the Beatles, also and narrow pants. Wie sie und enge Hosen. And we took out sticks and played like we were the Beatles and so Stecken und haben so getan, paint cans like they were drums and we were all gesungen. They impacted the nation. Und sie haben die Nation beeinflusst. I looked up on the internet last night. Ich habe letzte Nacht im Internet nachgesehen. Were the Beatles relevant? Ob die Beatles relevant sind? Or how relevant were the Beatles? Oder wie relevant waren die Beatles? Here are the few things that they said. Und da gibt's einige Sachen, die sie gesagt haben. They embraced all sorts of music. Sie haben alle Arten der Musik mit eingebunden. From reggae to blues to country to pop to hard rock to psychedelic. Von Blues bis Hard Rock bis psychedelisch und so weiter und so fort. And above all, und über allem, they wrote songs that almost anyone could easily relate to. Haben sie Lieder geschrieben, zu denen sich alle irgendwie hingezogen fühlen können. They tried something new. Sie haben etwas Neues probiert. On each album they did. Bei jedem Album, das sie produziert haben. Which was something brand new. Da war irgendwas ganz Neues dabei. And slowly they got weirder and weirder and weirder. Und langsam wurden sie merkwürdiger und merkwürdiger und merkwürdiger. Until it was almost not even cool to be a Beatle fan. Nicht mehr cool war, ein Beatle Fan zu sein. In the beginning they defined what the word cool was. Am Anfang haben sie definiert, was das Wort cool bedeutet. You just look at them and you just love them. It's du like, schaust sie an und du liebst sie einfach. Paul McCartney singing, he's like so wie Paul McCartney like your little brother, you know. Er schaut aus wie dein kleiner Bruder. And the sweet voice. Diese liebliche Stimme. They said that their politeness. Sie sagen ihre Höflichkeit. And their happiness. Und ihre Fröhlichkeit. Is what impacted the culture. Das was die Kultur beeinflusst hat. They were so clean. They were so. Es war so rein. Uniform. Es waren diese Uniformen. A little bit on the rebellious side because their hair was a little longer than normal. Bisschen rebellische Seite an ihnen, weil ihr Haar eine Spur länger war. All fathers were turning off the TV. Das hat geheißen, dass alle Väter den Fernseher abgedreht haben. And all mothers and children were turning it back on. Und alle Mütter und Kinder haben den wieder angeschalten. They impacted the world. Sie haben die Welt beeinflusst. Not in the best way, eventually. Aber im Grunde nicht auf die beste Art und Weise. I want to show you something that you don't know because I didn't know this either. Ich möchte euch etwas zeigen, was ihr vielleicht nicht wisst, weil ich wusste es auch nicht. But I learned this when I was in England. Aber ich habe das gelernt, als ich in England war. And this will be relevant to why I showed you the video. Und das okay. Ist relevant. Can you show me the PowerPoint warum ich euch now? Das Video gezeigt habe. Have you ever heard of the Righteous Brothers? Habt ihr im schon mal über die gerechten Brüder gelernt? Otmar and Albrecht and me and maybe one or two other people. Otmar, Albrecht und ich und vielleicht noch zwei weitere Leute. Can you put the there a little maybe you'll remember them if we play a little clip. Vielleicht erinnert ihr euch an sie, wenn ihr euch einen Ausschnitt zeige. Do you have that little link? The Righteous Brothers were brought together by a manager. The Righteous Brothers wurden zusammengebracht durch einen Manager. His name was Johnny. Sein Name war Johnny. He brought them together. Er hat sie zusammengebracht. They were so successful. Sie waren so erfolgreich. The manager was making in 1963 $15,000 a day. War so erfolgreich, dass der Manager 1963 $15,000 pro Tag verdient hat. That was his income. They were das so successful. Einkommen. And he was the reason why these two guys were so successful. Und er war der Grund, warum die beiden so viel Erfolg hatten. Maybe you know this song. Und vielleicht kennt ihr dieses Lied. Just to make a little bit more. You never close your eyes anymore. How many people know it? When I kiss your lips. All the old people. There's no tenderness like grief in your fingertips. Wonderful. You're trying hard not to show it. Now you know. Here it comes. Baby, baby, I love it. Now you know the song, right? Okay, the Righteous Brothers. That's cool, huh? That the Righteous Brothers. Das war cool, oder? They were what defined cool in 1962. Sie waren diejenigen, die 1962 das Wort cool, Coolness definiert haben. And then cool was redefined in 1964. Und dann wurde Coolness neu definiert in 1964. By a new band. Durch eine neue Band. And now the manager. Can I show you the picture of the man? This is the picture of the manager. Das ist das Bild des Managers. How many people recognize this man? Wie viele von euch erkennen diesen Mann? Albrecht und ich. Ted. And Teddy. We recognize this man. Also, this man's name was Johnny. Sein Name war Johnny. He was their manager. Er war ihr Manager. He made $15,000 a day managing them. $15,000 täglich verdient. This guy was asked to manage the Beatles when they came to America. Dieser Mann wurde gefragt, ob er die Beatles managen kann, wenn sie nach Amerika kommen. Because he was such a successful manager. Weil er so ein erfolgreicher Manager war. This man got saved in 1963. Dieser Mann wurde errettet in 1963. And then after that was asked to manage the Beatles. Und nachdem wurde er gefragt oder gebeten, die Beatles zu managen. This man led 3,000 people to Christ by himself, one on one. Dieser Mann hat in Kalifornien 3000 Menschen alleine nur durch sich zu Christus geführt. He was an evangelist. Er war ein Evangelist. God transformed his life. Gott hat sein Leben transformiert, he had verändert. Shared Christ with so many people. Er hat Jesus mit so vielen Menschen geteilt. Such a powerful testimony. Er hatte so ein kraftvolles Zeugnis. He personally led 3000 different individuals at different times to Christ. Dass er persönlich 3000 individuelle, also Menschen individuell zu Christus geführt hat, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. He was asked to manage the Beatles. Und er wurde gefragt, ob er die Beatles managen könnte. But his church said no. Aber seine Gemeinde hat nein gesagt. His church said no. Seine Gemeinde sagte nein. The elders said no. Seine Ältesten sagten nein. Because it's world. Weil es weltlich ist. Do you see how irrelevant the church is? Seht ihr, wie irrelevant die Welt ist? And I want to define what worldly is in a moment. Ich möchte in einem Moment euch die Definition des Begriffs weltlich geben. Do you know his last name? Kennt ihr seinen Nachnamen? It's Wimber, John Wimber. Sein Nachname ist Wimber, John Wimber. He's one of the founders, if not the founder, of the Vineyard movement. Und er ist der Gründer von der Vineyard-Bewegung, that has gone around the whole world. Die über die ganze Welt gegangen ist. He's probably one of the most powerful evangelists that lived 20 years ago. Er ist vielleicht einer der mächtigsten Evangelisten, der vor 20 Jahren gelebt hat. His ministry has affected Albrecht's life. Dieser Dienst hat Albrechts Leben and many people, beeinflusst. Millions of people around the world. Millionen andere Menschen auf der ganzen Welt. He could have managed the Beatles. Er hätte die Beatles managen they können. Wanted him. Sie wollten ihn. But the elders said, no, it's worldly. Aber seine Ältesten sagten, nein, das ist weltlich. So this band that everybody is looking to, das heißt, die Band, auf die alle hinschauen, who are just some fun kids from Liverpool, diese lustigen Typen aus Liverpool waren, with just nice, cool-looking clothes and schönen, cool beautiful, Band, simple music, love songs, diese netten, schönen Liebesliedern, clean, rein, are all searching. Und alle waren auf der Suche. And they finally end up in India. Und sie gingen dann schlussendlich nach Indien. Going to gurus. Und haben sich Gurus angeschlossen. And then writing songs about Hare Krishna. Und haben dann Lieder geschrieben über Hare Krishna. That song, what's the song? My Sweet Lord, My Sweet Lord. Dieses Lied My Sweet Lord. That's all about Hare Krishna. Da geht's eigentlich nur um Hare Krishna. And what would have happened if those elders had said, was wäre passiert, wenn diese Ältesten gesagt hätten, let's do all things, tun wir alles, was wir können, like the Apostle Paul, to win all men. Wie der Apostel Paulus, um alle Menschen zu gewinnen. What would the world be like today, wie wäre die Welt heute, if John Wimber had been their manager? Wenn John Wimber ihr Manager gewesen wäre. They would have all heard about Christ. Sie alle hätten von Christus gehört. Maybe at least one of them would have been born again. Mindestens einer von ihnen wäre vielleicht errettet Maybe oder two. Neu geboren worden, vielleicht auch zwei. Who knows what they would have been singing about? Wer weiß, worüber sie gesungen hätten? Who knows the impact they would have had on the world for Christ? Who knows? Wer weiß, welchen Einfluss sie auf die Welt hätten für Christus? It was a missed opportunity. Es war eine verpasste Gelegenheit. Because of a false conception about what worldliness is. Wegen einer falschen Ansicht über was weltlich bedeutet. In 1 John chapter 2 verse 15. In 1. Johannes 2 vers 14. It says love not the world. Da steht, liebe nicht die Welt. Nor the things that are in the world. Noch die Dinge in der Welt. If anyone loves the world, Wenn irgendwer die Welt liebt, the love of the Father is not in him. Ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. I would say this. Ich würde Folgendes sagen. That the things of the world, dass die Dinge der Welt, are not defined by the word what. Sind nicht durch das Wort oder die Frage was definiert. They are defined by the word why. Sie sind definiert durch die Frage warum. Why you do what you do. Warum tust du was du tust? Are the things of the world what motivates you? Was sind die Dinge der Welt, was motiviert dich? In Psalm 17 verse 14. In Psalm 117 Vers 14. It says the people of the world, da heißt es die Menschen der Welt, want their portion now. Wollen ihren Anteil schon jetzt haben. That's the definition of a worldly person. Das ist die Definition einer weltlichen Person. It has nothing to do with what you look like. Das hat nichts damit zu tun, wie du aussiehst. Nothing to do with the style of music. Nichts zu tun mit dem Stil, also Musikstil. Unless your worship music or not your music is just filled with vulgar content that you want. Außer der Musik, die du hörst, ist mit vulgären Inhalten gefüllt. We're talking about style. It has nothing to do with the style of music. Es hat nichts mit dem Stil der Musik zu tun. Nothing to do with what you wear. Es geht nicht darum, was du anhast. It has to do with your heart. Es hat mit deinem Herzen zu tun. Worldliness is where do you want your portion? Weltlichkeit bedeutet, wann willst du deinen Anteil haben? In Matthew chapter 6 Jesus said to the Pharisees. In Matthäus 6 sagt Jesus zu den Pharisäern. Yeah, you guys pray, that's wonderful. Ja, ihr Leute betet, das ist wunderbar. You fast. Fasted. That's cool. You give in the offering. Ihr gebt in die Spenden. That's great. Spende. Das ist but großartig. You do it. Aber ihr tut this es. This is why you do it. Warum tut ihr es? You do it to be seen by men. Ihr tut es, damit ihr von Menschen gesehen and werdet. And you have your reward now. Und ihr habt eure Belohnung jetzt. Just like you wanted it. Genauso wie ihr es wolltet. A worldly person wants it now. Eine weltliche Person will es jetzt haben. They don't live by values. Sie leben nicht nach Werten. They live by their feelings. Sie leben nach ihrem Gefühl. They want it now. Sie wollen es jetzt haben. They live for this moment. Sie leben für diesen Moment. They have no values that will carry them into eternity. Sie haben keine Werte, die sie in die Ewigkeit hinübertragen. Now I challenge you to read the book of Daniel. Und ich fordere euch heraus, das Buch Daniel zu lesen. Daniel is considered by God in Ezekiel 14. Daniel wird von Gott so beschrieben in Ezekiel 14. One of the three most righteous men in the Bible. Einer als der drei gerechtesten Männer in der Bibel. At least at that time. Zumindest zu dieser Zeit. Ezekiel says, even if Noah, Daniel or Job were there. Ezekiel sagte, selbst wenn Daniel, Hiob oder Noah da wären. They could not stop the judgment of God. Könnten sie nicht das Gericht Gottes aufhalten? Even if those three were there. Selbst wenn diese drei hier wären. They could not stop. Their righteousness could not stop the judgment of God. Ihre Gerechtigkeit könnte nicht das Richten Gottes aufhalten. Noah, Daniel and Job. Noah, Daniel und Hiob. Their righteousness. Ihre Gerechtigkeit. God saw these guys as so righteous before him. Gott hat diese Menschen so gerecht vor sich angesehen. In the lives that they led, the disciplines that they had in their lives. Durch ihre Leben, durch die Disziplinen, die sie in ihrem Leben hatten. What discipline does it take to spend 120 years building an ark? Wie viel Disziplin braucht es, um 120 Jahre lang in einer Arche zu bauen? Wow. Wow. And cutting every tree down with an axe. Und jeden einzelnen Baum mit einer Axt zu fällen. Not even with chainsaws. Nicht einmal mit einer Kettensäge. Job. Hiob. And all of his trials. Und all seine Anfechtungen. And yet he stayed true to God. Und doch blieb er Gott treu. And Daniel. Und Daniel. Read the book of Daniel. Lies das Buch Daniel. And how Daniel, watch this. Und wie Daniel was forced to embrace a culture. Gezwungen wurde eine Kultur anzunehmen. He was the leader of the sorcerers. Er war der Führer der Zauberer. In the kingdom of Babylon, im Königreich Babylon, and Persia, und Persien. He served under four Gentile kings. Er hat vier heidnischen Königen gedient. Two Babylonian, zwei babylonische Könige, two Persian, zwei Perserkönige. And if we had looked at the way Daniel was dressed, und wenn wir uns Daniels Kleidung angeschaut hätten, his face was painted. Sein Gesicht war bemalt. His fingernails were painted. Seine Fingernägel waren he dekoriert. He wore mascara. Er hat Mascara getragen. His hair was painted. Sein Haar war gefärbt. He wore like these Babylonian clothes. Er hat diese babylonischen Gewänder angezogen. There was five things that he had to do. Es waren fünf Sachen, die er machen musste. In order to be promoted by the king. Um vom König befördert zu werden. I'll just read them to you. Und ich lese euch die vor. And let this be. Okay, if I can find them. One, wenn ich sie finde. I have them. Wait a second. One, two, three. Not there, not there, not there. Here they are. Okay, number one. Nummer eins. He had to intensively study the literature of the day. Er musste die aktuellen Literatur studieren. The art, intensiv. The culture. He had to know the culture. Er musste die Kultur kennenlernen. Number one. Number two, he had to speak the language. Nummer zwei, er musste ihre Sprache sprechen können. Number three, he had to dress like a Babylonian. Nummer drei, er musste sich so anziehen wie die Babylonier. Number four, he had to have his name changed. Nummer vier, sein Name musste geändert werden. To Belshazzar. Nach Belshazzar. Which was a name of a Gentile god. Der Name eines heidnischen Gottes war. And und number five. Nummer fünf. He had to work a Babylonian job. Er musste in einem babylonischen Arbeitsstelle arbeiten. He was the head of the sorcerers. Er war der Leiter der Zauberer. Isn't that strange? Ist das nicht merkwürdig? And yet God considers him one of the three most righteous men. Und doch betrachtet Gott ihn als einen der drei gerechtesten Menschen. Can you go to the PowerPoint? There's a book out that you might want to get. Es gibt ein Buch gerade, das ihr euch vielleicht besorgen solltet. Next one. Next slide. It's coming. It's just hanging. It's called. Es heißt. Called. It's coming. It's coming. It's okay. I'll come back to that book in a moment. The book talks about. In dem Buch geht's darüber. Being a savvy Christian. Ein being savvy. Savvy is the word savvy. Clever. Also ein cleverer Christ zu sein. Here's the book. Das ist das Buch. The culturally savvy Christian. Der kulturelle intelligente smarte Christ. It talks about how Christians need to be clever toward the culture. Es bedeutet, es geht darum, wie Christen schlau sein müssen. But at gegenüber the same Kultur, time serious toward God. Aber zur selben Zeit ernst gegenüber Gott. And if we can do those two. Und wenn wir diese zwei Dinge machen können, we can impact a nation. Können wir eine Nation beeinflussen? Only if you can do those two. Nur wenn du beide Dinge schaffst. And you find Christians doing one of the two. Und du findest oft, dass Christen eins von beiden machen. Where they embrace a culture. Wo sie eine Kultur umarmen. But they have no spiritual disciplines. Aber sie haben keine geistige Disziplin. So the culture consumes them. Also verschlingt die Kultur sie. Or you have Christians who have spiritual disciplines. Oder du hast Christen, die geistige Disziplinen haben. But then hide from the culture. Aber dann sich vor der Kultur verstecken. And we create our own culture. Und ihre eigene Kultur schaffen. Where we dress like 30, 40 years outdated. Wo man sich altmodisch anzieht, so wie Leute vor 30, 40 Jahren. And people who are just normal people. Und Menschen, die normale Menschen wären. Look at us like, what is that? Betrachten uns und denken sich, was soll das? Were they stuck on some island for 40 years and they just returned? Waren sie auf einer, saßen sie auf einer Insel fest für 40 Jahre und sind jetzt gerade zurückgekommen? Daniel brought about the greatest revival maybe in the history of the world. Hat vielleicht die größte Erweckung in der Geschichte der Welt gebracht. Because he was clever toward the culture. Weil er clever der Kultur gegenüber war. But he was serious toward God. Aber war ernsthaft Gott gegenüber. Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach und Abednego. How many people know them? Wie viele von euch kennen sie? The three Hebrew boys who were willing to be burned in the fire. Die drei hebräischen Jungen, die willens waren, im Feuerofen verbrannt zu werden. But we don't call them Hananiah. Und wir nennen sie aber nicht Hananias. Azariah. Azariah. And which is not Mishael. Michael. We don't call them their Hebrew names. Wir nennen sie nicht bei ihren hebräischen Namen. What we call them their Babel or the Babylonian names, right? Wir nennen sie nach ihren babylonischen Namen. Yeah. We call them by their heathen names. Wir nennen sie bei ihren heidnischen Namen. Shadrach, Meshach, Abednego. Meshach, Abednego. All those names are based on pagan gods. basierten auf heidnischen Gottheiten. But we have Christian songs. Shadrach, Meshach, Abednego in the fire. Aber es gibt christliche Lieder über sie. You're singing pagan. You are singing about the names of pagan gods. Du singst über die Namen von heidnischen Göttern. Nobody cares because it's not relevant. Niemand kümmert es, weil es nicht relevant ist. God didn't care what their names were. Gott hat's nicht gekümmert, wie ihre Namen waren. He had a plan for them. Er hat einen Plan für sie. And they impacted a nation. Und sie haben eine Nation beeinflusst. Daniel finally goes into the lion's den. Daniel wird schlussendlich in die Löwengrube geworfen. And the lions don't eat him. Und die Löwen verschlingen ihn nicht. And then the king says. Und dann sagt der König. Everyone will bow down to the God of Daniel. Everyone will bow down. Jeder beugt sein Knie vor dem Gott Daniels. Und diese Erweckung goes across an empire. Geht über eine ganze Nation hinweg. Because one man, über ein Königreich, weil ein Mann was clever toward the culture, clever gegenüber der Kultur war, but serious toward God. Aber ernsthaft gegenüber Gott. If we're going to impact a city, a neighborhood, wenn wir eine Stadt oder unsere Nachbarschaft beeinflussen wollen, we got to be non-religious. Dann dürfen wir nicht religiös sein. We can't create a culture that doesn't relate. Wir dürfen keine Kultur kreieren, die keinen Bezug hat. We have to be savvy toward the culture. Wir müssen klug gegenüber der Kultur sein. And serious toward God. Und ernsthaft gegenüber Gott. And serious means you have disciplines. Und ernsthaft bedeutet, du hast Disziplinen. That means you know what your values are. Du weißt, was deine Werte sind. And your values take on habits. Und deine Werte werden zu Gewohnheiten. And when we can do those two together. Und wenn wir beides zusammenbringen können. We can impact a nation. Können wir eine Nation beeinflussen. We will never impact anyone. Wir werden niemanden beeinflussen. If we are not clever toward the culture. Wenn wir nicht clever gegenüber der Kultur sind. They look at us as a weird bunch of people. Sie werden uns betrachten als einen komischen Haufen von Menschen. Who cannot relate to their life. Die keinen Bezug haben zu ihrem Leben. Which means we are irrelevant. Das bedeutet, wir sind irrelevant. And we are answering questions nobody's asking. Wir beantworten Fragen, die keiner stellt. Right? That's the church is famous for that. Und die Gemeinde ist berühmt für das. We answer questions nobody's asking. Wir beantworten Fragen, nach denen keiner fragt. Do you know when Jesus will return? Weißt du, wann Jesus wiederkommt? They don't care about that. Have you heard about the Antichrist? Who cares about that? Weißt du, wann der Antichrist kommt? Das kümmert keinen. We're arguing doctrine. They don't care about that. We're so irrelevant. Niemanden kümmert's, weil wir so irrelevant sind. Read the book of Daniel. Lies das Buch Daniel. And be shocked. Be ready to be shocked. Und sei bereit, schockiert zu werden. At how he had to embrace the culture. Wie er diese Kultur annehmen musste. How clever he was in the culture. Wie klug er war in dieser Kultur. And how God considered him one of the most righteous men in the Bible. Und wie Gott ihn zu den gerechtesten Menschen in der Bibel gezählt when hat. Probably more than anyone in the Bible, he had to embrace a culture. Wobei er mehr als jeder andere Mensch in der Bibel eine andere Kultur annehmen musste. But he was musste. Clever. Aber er war klug. Amen. Amen. We all are walking out of this room into a culture. Wir alle gehen aus diesem Raum heraus in eine Kultur. Pray to God. Bete zu Gott. Matthew chapter 10, verse 16. Matthäus 10, 16. Be wise as serpents. Sei weise wie be die Schlange. Clever. Be clever as a serpent. Clever wie eine Schlange. But gentle as a dove. Aber amen? Sanftmütig wie eine Taube. Father in heaven. Vater im Himmel. We pray for the city. Wir beten für diese Stadt. You are the God of this city. Du bist der Gott dieser Stadt. And we pray. Und wir beten. That you would make us a savvy church. Dass du uns zu einer schlauen Gemeinde machst. Toward the culture. Gegenüber der Kultur. A clever church, Lord. Machst du einer cleveren Gemeinde. We know how to embrace. Und damit wir wissen, wie wir sie annehmen. We know where to draw the line. Wir wissen, wo wir die Linie ziehen müssen. And we are serious. Und dass wir ernsthaft sein müssen. Toward eternal values. Gegenüber ewigen Werten. We pray in Jesus' name. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. God bless you. Gott segne euch. Wollen wir zum Abschluss nochmal singen, würde ich gerne mit euch beten. Because maybe there's someone here who has never received Christ in their life. Weil vielleicht ist jemand hier, der Christus noch nie angenommen hat in seinem Leben. You don't have a personal relationship with Jesus. Du hast keine persönliche Beziehung mit Christus. It starts with a very simple prayer. Und es beginnt mit einem ganz einfachen Gebet. Asking the Lord into your life. Um den Herrn zu bitten, in dein Leben zu treten. And I'd like to pray for you and with you right now. Und ich möchte gerne für dich und mit euch beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For sending Jesus to this world. Dass du Jesus auf diese Welt gesandt hast. To die for us. Um für uns zu sterben. As the Lamb of God. Als das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Der die Sünde der Welt hinwegnimmt. And we know what sin is. Wir wissen, was Sünde ist. Selfish behavior. Selbstsüchtiges greed Verhalten. Greed and lying and just living for ourselves. Und einfach für sich selbst nur zu leben. And we all have it. Und wir alle haben das. And it separates us from you. Und es trennt uns von dir. Maybe you're here this morning. Und vielleicht bist du heute Morgen hier. This is your day to ask the Lord into your life. Das ist dein Tag, um den Herrn in dein Leben zu bitten. Pray this prayer with your mouth. Bete dieses Gebet mit deinem Mund. Speak it. Sprich es aus. Dear God. Lieber Gott. Forgive me. Vergib mir. Of my sin. Für meine Sünden. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you speak those words? Kannst du diese Worte aussprechen? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. I invite you into my life. Ich lade dich ein in mein Leben. Open my eyes. Öffne mir die Augen. That I might know you. Damit ich dich kennenlerne. In Jesus' name. In Jesu Namen.